ride with me, boy on my Palomino, racing through gray skies, looking for the L. Leave your father, mother, sister to the TV shows. They try to fix you, but sorrow's in the marrow. Ride with me, boy on my Palomino, racing through gray skies, looking for the yellow. Leave your father, mother, sister to the TV shows. They try to fix you, but sorrow's in the marrow. Der Song Palomino von Gemma Hayes. Die irische Sängerin hat gerade mit Bones plus Longing eine neue Platte mit schönen Songs veröffentlicht. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Erfolg. Das ist das neue Projekt von Johannes von Weizsäcker. Den kennt ihr alle als Frontman von The Chap. Es gibt The Lilac Time. Jimmy Tanner ist mit dabei mit seinen Tenors of Calma. Und außerdem viel tolle Musik von Tobias Jesso Jr. Aber erstmal geht's hier weiter mit Happiness. Yeah. Naked Patience hörten wir, ein Song von Happiness. Bei Happiness würde ich denken, den Bandnamen muss doch mindestens schon fünfmal irgendwie geben. Aber dieses Trio aus Südlondon scheint dann doch tatsächlich die erste Band zu sein, die sich so nennt. Die englische Presse ist schon ganz verdreht, was die Köpfe betrifft und hypt diese Band schon so ein bisschen gen Himmel. Kann man ganz gut machen, weil ihr Album Weird Little Birthday wirklich eine ganz runde Sache ist. Happiness haben irgendwie beim Namenscoaching nicht sich gut beraten lassen, weil ich immer denke, Happiness kann man nicht so richtig im Netz nachsuchen. Da wird es wahrscheinlich tausend andere Einträge geben, aber nicht unbedingt die der Band. Bei den Titeln des Albums wiederum haben sie dann doch ganz komische Zeilen sich ausgedacht, also irgendwie dann doch wieder auch sich gut beraten lassen beim Coaching der Songtitel. Nämlich noch ein weiterer von Happiness. Der Song heißt Great Minds Think Alive, All Brains Taste the Same, was immer das heißen soll. I'm a sucker for these suburban kids that you're living in. When you laugh too much at my lazy jokes, I wonder who you've been. Ja, das war also nochmal Happiness hier mit dem Song für euch zum Mitschreiben. Great Minds Think Alive, All Brains Taste the Same. Ja, mitschreiben müsst ihr nicht. Ihr könnt es auch nachlesen, wenn ihr wollt, in der Playlist zu sehen unter im Netz unter sundayservice.de oder aber auch einfach euch die Playlist zuschicken lassen, mir eine Mail schicken, dann kommt postwendend die Playlist in eurem Briefkasten. Die Adresse dafür ist mail@sundayservice.de. Diesen Service gibt es schon seit einigen Jahren, nehmt viel in Anspruch, wenn ihr Lust habt, macht das gerne. Die nächste Band gibt es schon ziemlich lange, nämlich 86, The Lilac Time, gegründet von Stephen Duffy. Stephen Tintin Duffy war mal eine Zeit lang sein Spitzname und die Band veröffentlicht jetzt mit No Sad Songs, ich glaube, ihre 9. Platte. Sie klingen nicht mehr so wie damals in den 80ern, sondern haben sich ziemlich gewandelt, musikalisch, wie ich finde. Wir hören hier Prussian Blue von The Lilac Time. Transparent splendor, icons in infancy, empire wavelengths, vituperative memories of silver family. She's got a temper, she's a lilac emperor. Infidelity highlights, it's not just a low. Innumerable desires, a light like the rose. Lilac Time hörten wir Prussian Blue, der Song von ihrem neuesten Album No Sad Songs. Und ja, Kopf dieser Band ist Stephen Duffy. Stephen Tintin Duffy hat in vielen, vielen Bands mitgespielt, war damals Gründungsmitglied von Duran Duran. Aber bevor die dann erfolgreich wurden, war auch schon längst wieder draußen. Und hat dann mit der Band Tintin auch mal so einen kleinen Hit gehabt. Kiss Me hieß der. Hat zumindest in England war das eine große Single, hat sich viel verkauft. Und ja, The Lilac Time, eine Band seit 86, also auch schon seit locker mal wie viele Jahre sind das? Oh Gott, muss ich echt überlegen. Das sind auch locker mal 30 Jahre, die es die Band gibt. Und ja, jetzt gibt es eine neue Platte hier, wie gesagt. Die ist ein bisschen langweilig. Ältere Platten haben doch wirklich ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr Verve, muss ich leider gestehen. Nicht alle Bands von damals kriegen das heutzutage noch mit spannender Musik hin. Da gibt es gute Beispiele für. Aber in diesem Fall muss man leider so ein bisschen den Daumen nach unten strecken. Aber ich glaube, Hardcore-Fans würden die Platte trotzdem lieben. Das auf jeden Fall. So, jetzt gibt es ein bisschen was Lauteres, Schnelleres mit Title Fight von ihrem Album Hyperview. Hören wir hier den Song Chlorine. Yeah. SRN, Title Fight, die machen ja ziemlich guten, früher hat man noch zu College Rock gesagt, glaube ich, oder einfach nur so Indie-Emo-Geschichten. Hyperview heißt das Album dieser Band aus den USA und gerade eben war ihr Song Chlorine zu hören. Jetzt geht's weiter mit Erfolg. Erfolg ist, ja, eine Band tatsächlich, die sich so nennt, und zwar von Johannes von Weizsäcker. Den kennt ihr alle nämlich als Mitglied der Popgruppe The Chap. Und ja, da gibt es gerade andere Prioritäten. Also hat er ein Solo-Projekt ins Leben gerufen, Erfolg betitelt. Und die Platte ist ziemlich strange, aber auch ziemlich abgefahren, aber auch ziemlich gut. Hier kommt der Klaviermann. Sing mir ein Lied, Klaviermann. Sing mir ein Lied heut Nacht. Denn ich bin in der Stimmung für eine Melodie. Und du hast, dass ich mich okay fühle, gemacht. Die Bar, die ich mein Leben nenne, gleicht einer schwarzen Lunge. Der Rasen, den ich meine Seele nenne, ist zu zwei Dritteln verdorrt. Darum sing mir ein Lied, Klaviermann. Sing mir ein Lied heut Nacht. Denn ich bin in der Stimmung für eine Melodie und du hast, dass ich mich okay fühle, gemacht. Auf dem Smartphone, dem meine Liebe gleicht, habe ich Angry Birds, sonst nichts, nur dies Bier, das ich mein Bier nenne, ist einfach Bier. Darum sing mir ein Lied, Klaviermann. Sing mir ein Lied heut Nacht. Denn ich bin in der Stimmung für eine Melodie. Und du hast, dass ich mich okay fühle, gemacht. Sing uns ein Lied heut Nacht. Klaviermann, sing uns ein Lied heut Nacht, denn wir sind alle in der Stimmung für ne Melodie und du hast, dass wir uns okay fühlen, gemacht. Das war der Klaviermann von Erfolg. Ja, Erfolg, diese Band mit dem eigentlich ja wirklich ziemlich komischen Namen, wie ich finde. Aber die Platte ist extrem großartig, muss ich an dieser Stelle mal gestehen. Ich war anfangs sehr, sehr skeptisch, aber als ich dann las, dass dort Johannes von Weizsäcker hintersteckt, den man natürlich kennt von seiner Mitgliedschaft bei The Chap, dann war klar, dass das was Gutes sein muss. Erfolg heißt also die Band und auch diese Platte. Ja, gerade der Song fing so ganz langsam an mit so einem akustischen Klavier. Man dachte, das könnte jetzt auch irgendwie ein bisschen was Ruhigeres werden und langsam kommt da diese Techno-Nummer, wird da diese Techno-Nummer draus. Das ist wirklich extrem gut gemacht und schreit nach Remixen. DJ Kotze übernehmen sie, das würde sicherlich ziemlich gut passen zu einem Remix von dem Hamburger Jungen. Ja, The Chap wurden gegründet, also die Band, wo Johannes von Weizsäcker ansonsten mitspielt, 2000, kommen eigentlich aus London, haben 7 tolle Alben veröffentlicht. Damals ging es los, eigentlich mehr immer so klassischer, lauterer, krachiger Popmusik. Inzwischen ist es sehr so ein Einfluss aus Pop, Elektronik und auch Krautrock dabei, was die Band macht. 7 tolle haben sie veröffentlicht. Keines davon ist schlecht, sondern alle wirklich extrem gut und waren auch diverse Alben der Woche dabei hier beim Sunday Service. The Chap, also eine Band mit einer ganz, ganz tollen Historie. Davor hat Johannes von Weizsäcker auch Musik gemacht als Karamazov. Da gab es mal eine LP, von der ich zumindest weiß, ich zu Hause stehen habe. Die war schon auch ziemlich merkwürdig. Jetzt mit Erfolg, das erste Mal deutsche Texte und die passen bei ihm wirklich ziemlich großartig. Es sind so Pop-Miniaturen über Charaktere, die sich in der Selbstverwirklichung so ein bisschen aufgehen, eben der Klaviermann und hier kommt der Brillenmann. Fenster und was ich da sah, war kaum zu glauben, aber dennoch war eine rauchende Oma, die Haare voll Henna und 10 identische Brillenmänner. Vor dem Szenealtar. Brillenmann C sagt zu Brillenmann A, ins Berghain musste nicht, denn F ist schon da. Darauf A zu C, na das war ja klar. F gehört dort ja schon fast zum Mobiliar. Die Taxifunk-Oma mit dem Henna-Haar sagt, bitte ein Brillenmann in die Paloma-Bar. Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt wird es mir klar. Fragmentiert ist Brillenmann immer schon da. Bei Vernissage und Kaviar, Brillenmann ist immer schon da, beim Punkkonzert und in jeder Bar. Brillenmann ist immer schon da, mit Brillengestell wie Baudrillard. Brillenmann ist immer schon da, du berichtest von Abenden, bei denen ich nicht war. Brillenmann war natürlich da. Brillenmann, absoluter Popsong hier, der Brillenmann von Erfolg. Und Erfolg wurde unterstützt von dem besten Damenchor aller Zeiten. Der ist in einigen Songs zu hören und passt ziemlich gut zu dieser Musik. Und ich meine, der Text war doch wohl nun wirklich ganz, ganz großartig. Der Brillenmann, der immer schon vorher überall ist, wo man hin möchte. Es gibt sogar mehrere davon mit Buchstaben durchnummeriert. Und ja, toller Text, tolle Beobachtungsgabe, tolle Musik, tolle Platte. Erfolg nennt sich das Ganze und ja, hat sicherlich hoffentlich auch Erfolg. Dieses Projekt von Johannes von Weizsäcker. Ich kann einfach nur sagen, geile Platte. Eine noch geilere kommt jetzt, Tobias Jesso Jr. nämlich. Tobias Jesso Jr. hörten wir mit seinem fantastischen Song Can't Stop Thinking About You. Tobias Jesso Jr. ist ja, ein neues Licht am Pop-Firmament. Er ist gar nicht mal so jung, schon 29 Jahre alt, aber hat hier mit Goon gerade eben sein Soloalbum veröffentlicht, sein Debütalbum veröffentlicht und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Er klingt, wenn er singt, so ein bisschen wie Paul McCartney, finde ich. Tolle Stimme, die er hat. Das Klavier, die, sage ich mal, Kompositionen sind eigentlich total simpel gehalten. Und gerade daran, glaube ich, liegt die Kunst, dass er da tolle Melodien draus kreiert. Und das macht er ganz, ganz hervorragend. Klingt, viele sagen, er klingt wie Elton John. Ich würde eher so an Leute wie Randy Newman denken. Aber das ist auch ziemlich egal, weil er einfach sein ziemlich eigenes Ding macht und auch nicht irgendwie 40 Jahre zurückblickt, sondern wir im Jahre 2015 sind hier mit seinem Debütalbum Goon. Eben gerade Can't Stop Thinking About You von Tobias Jesso Jr. Und hier kommt er noch mit How Could You, Babe? So long, my only friend. I guess we gave it a try. And then I guess we tried again. Remember why? Well, nothing's as hard to do as just saying goodbye. And when love is in the way, you gotta say, I guess love ain't always right. Could You, Babe? Das war Tobias Jesso Jr., der Song von seinem Album Goon. Und die Platte ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Von den Texten her geht es eigentlich immer nur so um Herzschmerzgeschichten, aber die Musik passt da so wie die Faust aufs Auge. Sehr emotional das Ganze. Man kann wirklich fühlen, wie das Herz sich zusammenzieht bei diesen Songs und möchte eigentlich nur mit singen und seine ganze Emotionen rauslassen dabei. Ganz, ganz toll gemacht. Tobias Jesso Jr. Junior, hat man eine Zeit lang in L.A. gelebt, hat bei kleinen Bands, die man nicht wirklich kennt, Bass gespielt, war als Bassist mit dabei. Dann hat er die Zelte gestrichen in L.A., ist zurück in seine Heimat Vancouver gegangen und schraubt da seit einiger Zeit an dieser tollen Platte rum. Und die ist jetzt erschienen. Goon von Tobias Jesso Jr., Album der Woche beim Sunday Service. Hier kommt er nochmal mit Without You. There. without you. Without You, Tobias Jesso Jr., großes Kino hier, der Song vom Debütalbum Goon, Platte der Woche hier beim Sunday Service, wird es noch mehr auf der Homepage, wie gewohnt unter sundayservice.de. Die nächsten drei Herren kommen aus Finnland, nennen sich Tenors of Kalmar und von dem Album Electric Willow hier ihr Song Jill Games. Thank you. waren die Tenors of Kalma mit ihrem Song Jill Games. Die Tenors of Kalma sind einmal Jimmy Tanner, dann Kalle Kalima und Jonas Riepa. Alle drei kommen aus Finnland und haben hier auf ihrem Album Electric Willow eine ganz spannende Mischung. Einmal gibt es so Songs, die so Richtung Free Jazz gehen und ein bisschen nach dem Sunra Orchestra klingen, wie gerade eben gehört. Einige Songs haben eher so eine Kraut- und Psychedelic-Rock-Geschichte als Hintergrund und so einen hören wir jetzt zum Abschluss der heutigen Sendung. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Hier nochmal die Tenors of Kalma mit The Missing Page 1964. Stop.